Ragnarok, ich gehe Hoden schlagen. Und meine Mission heute, Alchemisten verarschen. Im Teamspeak so am Labern. Ey, lass mal den da drüben verarschen. Ich erhielt keine Antwort, aber Rich hörte im Hintergrund eine Frau lachen. Ich bin im Hyde. Und stelle mich unter dem Homunculus des Alchemisten. Ich mache immer das Hüllemutti. Ich lachte mich weg, ich kugel mich vor Lachen. So sehr, dass ich vom Gamingstuhl gefallen bin. Und die Augen tränen. Der Alchemist füttert das Homo und schreibt mit der kleinen Priss, die neben ihm sitzt. Was hat der denn? Der Alche ist verzweifelt, läuft rum, lässt das Homo laufen, steckt es ein, holt es wieder raus und es hall alles nichts. Das Hull-Emoji als unsichtbarer Assassin auf das Homo gestellt und immer wieder hab ich das gemacht. Der Alchemist so zur Priss.